Jeden Abend dasselbe. Ich bin so müde. Aber ich kann nicht schlafen, nicht einschlafen. Das kommt vom Kaffee. Nein, das kommt nicht vom Kaffee. Kaffee trinke ich nur in der Früh. Den brauche ich. Sonst komme ich nicht in die Gänge. Heute früh war ich so müde. Viel zu wenig geschlafen. Und dann um 7 aufstehen, das geht nicht ohne Kaffee. 2 Tassen, schwarz. Das reicht dann auch erstmal. Dann komme ich ins Büro und im Büro läuft immer die Kaffeemaschine. Irgendjemand schaltet die immer ein. Frau Kramer schaltet die immer ein. Dabei trinkt die daheim auch schon Kaffee, genau wie die anderen. Aber trotzdem macht sie immer Kaffee für alle. Und dann bietet sie ihren Kaffee an. Kaffee, sagt die immer. Dieses Kaffeemonster. Dabei heißt das Kaffee. Und ich sage jedes Mal, ja. Warum sage ich jedes Mal ja? Mir reichen meine 2 Tassen Kaffee am Morgen, aber ich kann den anderen einfach nicht beim Kaffeetrinken zusehen. Jetzt sage ich selber schon Kaffee statt Kaffee. Kaffee heißt das. Morgen werde ich sagen, ich nehme koffeinfrei. Nein, das mache ich nicht. Sonst denken alle, ich bin herzkrank. Und außerdem, ohne Koffein hat der Kaffee gar keinen Sinn. Dann braucht man überhaupt keinen Kaffee trinken. Ohne Koffein hat der Kaffee keinen Sinn. Da gibt's doch ein Lied. Was hat der Kaffee für einen Sinn ohne Koffein? Das singt irgendein Österreicher, Peter Alexander. Quatsch, der war's nicht. Aber ein Österreicher war's. Nein, der Franz Morak auch nicht, aber natürlich ein Österreicher. Die trinken dauernd Kaffee. Aber das merken die gar nicht, weil die immer Melange bestellen. Und dann Einspänner, Franziskaner, kleine Braune, große Braune, ein Schalal Gold. Aber Kaffee bestellen die nicht. Deswegen können die Österreicher ruhig schlafen. Aber ich kann nicht schlafen, weil ich kein Österreicher bin. Dabei trinke ich Kaffee nur am Vormittag. Ab Mittag trinke ich keinen Kaffee mehr. Bloß einen Cappuccino nach dem Essen. Mit viel Milch. Sonst kann ich nicht schlafen. Ich schlafe eh immer so schlecht in letzter Zeit. Immer Termine. Termine jeden Tag. Alle sind so hektisch den ganzen Tag. Das kommt vom Kaffee. Nein, das kommt nicht vom Kaffee. Heißt das jetzt Kaffee? Oder Kaffee. Egal, ich kann nicht schlafen. Der Kaffee am frühen Abend, der ist gefährlich. Egal, ob er Kaffee oder Kaffee heißt. Aber ich habe am Abend gar keinen Kaffee getrunken. Bloß einen Latte Macchiato. Das ist gar kein richtiger Kaffee. Aber einen Kaffee trinken und dann gleich ins Bett. Das geht. Da merkt man nichts. Habe ich schon öfter gehört. Ja, das probiere ich jetzt aus. Ich stehe noch mal auf und mach mir einen Kaffee.